Mein Vater hat mir den Comp gekauft, jetzt ist er selber schuld, wenn ich den ganzen Tag dran hocke. Er hat gesagt, wenn ich mir einen Comp kaufe, weiss ich, wo er ist, oder? Und, ja, also ich finde, es ist nicht irgendein schlechtes Hobby, so am Computer zu sitzen. Man kann auch sonst irgendwo rumhängen oder so, oder? Das ist... Ja, also ich finde es sinnvoller, als in einer Beiz zu sitzen und nur über Probleme reden, die keine sind. Dass man da kreativ etwas macht, das finde ich natürlich aufbauend. Musik und dann eben kreativ noch Grafiken. Kann man das ungefähr vorstellen, wie die Bälle flitzen. Ich darf ja zugeben, ich bin auch nicht so unbescholten. Auch ein System, aber leider nicht gleich, darum rede ich auch nicht mit. Und ja, und das soll es ja nicht sein. Aber es ist schon richtig eindrücklich, was die da machen. Ja, ich würde sagen, Musik, wieder ein bisschen nochmal eine Demo, dass man sieht und hört, also jetzt halt hört, auf Stereo von Radio Riesbach auf 93 MHz wieder einmal Computer Sounds.